Dritter Abschnitt. Die neue mondlose glückliche Zeit des ewigen Frühlings, des neuen Himmels und der neuen Erde. Buchstäblich war ein neuer Himmel und eine neue Erde geschaffen worden. Eine neue Erdperiode begann. Die oft 1000 und mehr Meter dicken Gletscher der bis auf 40 Grad nördlicher und südlicher Breite herunter vereisten Gebiete der Erde begannen abzuschmelzen bis hinauf in das nördlichste Norwegen und Spitzbergen. Neue Pflanzen- und Tiergeschlechter bevölkerten die Erde. Aber auch eine neue menschliche Kultur musste sich entfalten. Das Klima war weit bis nach Norden hinauf mild und warm geworden, Feigen gediehen noch in Norddeutschland. Da die Erde reiche Ernten von Früchten aller Art bot, mussten sich die Menschen naturgemäß rasch vermehren. Es trat eine Abwanderung der in Südeuropa jahrtausendelang am Rande der Gletscherwelt gewesenen weißen Rasse nach Norden ein, da ihr das dortige, etwas kühlere Klima mehr zusagte, während die Farbigen in den heißen Ländern wohnten und in wasserfrei gewordene Gebiete von Afrika, Atlantis und Lemuria abwanderten. Eine wahrhaft glückliche, goldene Zeit, eine Paradieseszeit hatte der neue Himmel und die neue Erde den gequälten Menschen gebracht. Land in Hülle und Fülle für jeden, keine Überbevölkerung und soziale Frage, jeder konnte sich niederlassen, konnte jagen und fischen, bauen und wohnen, wo er wollte. Dazu ein paradiesisches Klima mit einer Überfülle von Pflanzen, Tieren und Früchten aller Art. Das war die entschwundene, selige, goldene Zeit, von der die alten Sagen erzählen und die alten Dichter zu singen wissen. Ungehindert konnten die einzelnen Rassen sich vermehren und ausbreiten. In Europa die Weißen, in Amerika Atlantis die Roten, in Asien die Gelben, in Afrika die Schwarzen, in Lemurien, dazu Australien, Polynesien, Sunda-Inseln, Madagaskar die Braunen. Die in den tropischen Gegenden lebenden farbigen Rassen hatten es nicht nötig, der Beschaffung ihres Lebensunterhaltes viel Sorge zuzuwenden und Kultur zu entwickeln. Die verschwenderische Natur des Südens bot ihnen ja reichlich, was sie zum Leben brauchten. Anders stand es mit der weißen Nordlandrasse, mit unseren Vorfahren.